Du schaust voller Liebe, schaust voller Liebe, lachst voller Liebe, lachst voller Liebe, sprichst voller Liebe, ich aber weiß, du bist kälter noch als Eis. Oh ja, ich weiß, kälter noch als Eis. Ich glaubte deinen Küssen, ich fand dich wunderbar, bis ich spürte, dass alles nur Theater von dir war. Du schaust voller Liebe, schaust voller Liebe, lachst voller Liebe, lachst voller Liebe, sprichst voller Liebe, ich aber weiß, du bist kälter noch als Eis. Oh ja, ich weiß, kälter noch als Eis. Oh ja. Yeah. Aus meinen schönsten Träumen reißt du mich jetzt heraus. Doch ich weiß, es ist besser so. Das Spiel ist endlich aus. Du schaust voller Liebe, schaust voller Liebe, lachst voller Liebe, lachst voller Liebe, sprichst voller Liebe, ich aber weiß, du bist kälter noch als Eis. Oh ja, ich weiß, kälter noch als Eis. Oh yeah. Kälter noch als Eis. Oh ja, ich weiß, kälter noch als Eis. Oh yeah. Du bist kälter noch als Eis. Oh yeah.